Ich hab dich versucht, wie ein Blasen. Los, mach schon, steck ihn jetzt nicht ein. Also, was hattest du? Nur, ich provoziere dich nicht so. Jeder weiß doch, dass du eine astreine Schwanzlutscherin bist. Na also, du willst mir schon viel besser sein. Thank you.